Herr Spieler, Sie haben das eben so schön beantwortet, sagen ja, ohne Feindbild geht das nun gar nicht. Wie würden Sie die Situation für die Kunst allgemein, für Theater im Besonderen im Vergleich BRD-DDR da einschätzen? Naja, das DDR-Theater, es hat einen großen Aderlass hinter sich. Es sind viele, vor allen Dingen Regisseure, weggegangen, die für das DDR-Theater der 70er Jahre noch ganz wichtige, herausfordernde Potenzen waren. Sie haben das, was sie für die DDR bedeutet haben, im Westen nicht fortsetzen können. Sie sind hier einem luxuriösen Apparat begegnet, dessen sie sich lustvoll aus vollen Händen zu bedienen suchten. Und das hat ihre Arbeit nicht gut getan. Sie haben auch den Feind nicht mehr vor sich gehabt. Worin bestünde denn der? Ich glaube, Heiner Müller hat mal gesagt, das ist diese Schizophrenie, die jeder, der hier rüberkommt, natürlich mit sich trägt. Der ist aufgewachsen mit einer Vision des Endes oder der Aufhebung der wahren Gesellschaft. Hier sei sie in vollster Blüte natürlich. Und diese Vision, die ja die motivierende Kraft ist für die eigentliche künstlerische Arbeit, tragen sie immer mit sich rum inmitten einer Welt, deren Chancen, deren Möglichkeiten gerade aufgrund des wahren Überflusses da sind. Na, vielleicht ist es ganz simpel so, dass Theater natürlich in der DDR aufgrund eines Mangels viel mehr öffentlich ist als hier. Ich meine, hier gibt es Zeitungen, bei uns gibt es keine Zeitung. Oder in allen steht das Gleiche. Und schon da kann das Theater einen Platz besetzen, den es hier nicht besetzen kann. Das Theater hat also viel mehr Platz in der DDR-Gesellschaft, in der Öffentlichkeit. Es ist ein öffentlicher Ort. Und es ist ganz, ganz entscheidend, was von der Bühne gesagt wird, das existiert. Das kann man nicht mehr, deswegen gibt es auch immer wieder Konflikte mit neuen Stücken. Das kann man nicht mehr zurücknehmen, was auf der Bühne gesagt worden ist. Hier spielt es keine Rolle. Das ist also in der DDR sozusagen? Es gibt hier zwei Tabus. Gut, da muss man sich dran halten. Das eine ist das Tabu des Antisemitismus, das andere die Rote Armee-Fraktion, sind die zwei Tabus hier. Und damit kann diese Gesellschaft auskommen. Bei uns gibt es noch ein paar mehr, weil das ist eine ziemlich junge Gesellschaft und da ist noch einiges mehr tabuiert. Und es gibt eben nicht so viele öffentliche Medien wie hier. Hier verteilt sich das alles und Theater ist etwas unter anderem. Bei uns ist es schon noch etwas Besonderes. Es ist ein Ort, wo Leute physisch anwesend sind. Und wenn eine Aufführung läuft, dann kann man nichts mehr dagegen tun. Dann läuft das. Das ist so ein sozialer Brennpunkt, ein soziales Forum sozusagen. Ne? Und das fehlt den Regisseuren hier natürlich, weil das suchen sie. Und suchen es wahrscheinlich auch oft mit dem falschen Fernrohr. Oder sie glauben, es ist da und sie wollen das Publikum angreifen, aber das Publikum lässt sich gar nicht angreifen hier. Es ist aber schön, dass Sie den Vergleich mit den Tabus gezogen haben. Wir gehen ja immer davon aus, dass es in der DDR, in den östlichen Ländern generell eine Art Zensur gibt, eine Art nicht nur Tabus, sondern eine öffentliche Steuerung des möglichen Spektrums, Spielraums für Kunst generell, für Theater im Allgemeinen. Ich entsinne mich an eine Diskussion, die wir beide mal in New York hatten. Da sagten Sie, die Amerikaner, das ist ganz komisch, die sehen gar nicht, dass sie genauso eine Zensur haben wie wir. Das ist bloß eine andere Art der Zensur, das ist eine kommerzielle Zensur. Die sehen zum Beispiel gar nicht, dass die Schere im Kopf von vornherein im Autor schon oder bei den Aufführenden stattfindet. Würden Sie das heute noch so vertreten? Sicher, weil die Zensur in Hollywood ist ungleich brutaler als jede Zensur je in der DDR gewesen ist. Das welche ist gar Art kein ist die? Vergleich. Ja, die ist rein ökonomisch. Und die ist absolut brutal. Da können Sie überall nachlesen, die Geschichte zum Beispiel, weil Sie von Faulkner sprachen, wie es dem in Hollywood gegangen ist und seinen Drehbüchern oder Brecht in Hollywood oder was immer. Was soll da unter den Tisch fallen? Was ist der Zweck dieser Zensur? Es ist rein ökonomisch definiert, aber nicht nur. Es gab einen Film mit John Wayne, wo er kein Unterhemd trug. Und da gab es Proteste von einem Konzern, der Unterwäsche herstellte. Und in allen folgenden Filmen musste er wieder Unterhemden tragen. Zum Beispiel Zensur. Oder die King Kong-Geschichte. Dieser Film wurde finanziert von dem Mann, der die amerikanische Luftwaffe finanziert hat. Also es ging um die darum, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass sie eine Luftwaffe brauchen. Und deswegen King Kong. Der konnte nur mit Flugzeugen vernichtet werden. Und es geht bis in jedes Detail. Oder dieser schöne Film, wie heißt der noch? Mit den die Body Snatchers, Invasion of the Body Snatchers. Das war ein Film aus der McCarthy-Zeit gegen die kommunistische Infiltration. Und das geht bis in jedes Detail, nur dass sie das besser machen. Und es verteilt sich breiter und es ist differenzierter. Der Apparat ist ungleich effektiver als diese Handarbeit in den sozialistischen Ländern. Da wird das alles mit der Hand gemacht. Das ist viel schwieriger. Nun sind das bis auf das Letzte nicht Fälle gewesen, wo sozusagen das sozial explosive Potenzial unterdrückt werden muss. Das ist ja meistens der Anlass, ne, dass es politisch explosiv ist, warum es in sozialistischen Ländern zensiert wird. Herr Rischpieter, ist das in Ländern wie der Bundesrepublik oder in den USA überhaupt möglich, wenn es ein solches Spektrum von öffentlichen Medien gibt, wenn man alles sagen kann, wenn es praktisch außer diesen paar Fällen von Zensur keine Art von Tabus mehr gibt, kann Theater überhaupt noch eine öffentliche Wirksamkeit haben? Oder kann das nur so ein exotisches Theater haben, was sozusagen mit dem Stempel, aha, aus der DDR, aha, politischer Stellenwert, aha, hier müssen wir mal nachdenken über Sachen, die wir verdrängt haben? Ja, man muss aber natürlich sehen, dass man sich jetzt nicht auf eine falsche, simple Alternative locken lässt. Sicher gibt's also eine Unmasse von Informations- und Unterhaltungsmedien. Nur ist Theater ein ganz spezifisches und es ist weder ein Unterhaltungs- noch ein Informationsmedium, sondern ist eine Kunstübung. Der Grad der ästhetischen Intensität eines Theatertextes und die Frage, wie weit ist auch die Aufführung dieses Textes den theaterästhetischen Möglichkeiten adäquat? Das sind die Fragen, wo sich die Wirksamkeit von Theater natürlich letztlich nur entscheidet. Hochhuths Thesen und Gesellschaftskritik hätte ganz bequem in anderen Medien stattfinden können und sein größter politischer Erfolg, der Sturz von Filbinger, der hat auch gar nicht zu tun gehabt mit seinen Theaterstücken. Das hat mit Theaterkunst nicht sehr viel zu tun, was Hochhuth da verdienstvollerweise politisch bewirkt hat. Die politische und gesellschaftliche Wirkung von Theater ist nie so direkt wie die eines Spiegelartikels über Barsch, die Barschel-Affäre. Und auf viel kompliziertere Weise und ist sozusagen auch für einen anderen Teil des menschlichen Sensoriums, Aufnahmeapparats gedacht. Immer nur über die ästhetische Form. Was heißt das genau, über die ästhetische Form? Das ist die Qualität. Naja, Poesie ist ja, und ich würde jetzt mal ganz prinzipiell die dramatischen Texte von Heiner Müller zur Poesie rechnen. Poesie hat einen anderen Verdichtungsgrad als was man sonst textlich mitteilt. Das erfordert auch eine andere Gehirnleistung von uns, eine besonders lustvolle, für mich vielleicht auch anstrengende, auch ein besonderes Training sogar für diejenigen, die das aufnehmen. Wobei manchmal sehr naive, einfache Intelligenzen durchaus ein Aufnahmepotenzial dafür haben. Verdichtung heißt doch auch, in diesen Texten werden die Extreme, werden die Möglichkeiten, werden die Alternativen, wird Mythisches und Geschichtliches und Gegenwärtiges und Zukünftiges ja immer ganz nah aneinander gebracht. Auf einem hohen, ich sage nicht Abstraktion, sondern Verdichtungsgrad. Und diese Funktion von Poesie und auch von Theater, das in der Lage ist, poetischen Texten zu entsprechen in den Mitteln, die lässt sich durch gar nichts anderes ersetzen. Würden Sie sagen, das ist Theater in diesem Sinne, wie Sie es eben skizziert haben, eine Art Ersatzöffentlichkeit? Das sind Prozesse, die eigentlich in der Öffentlichkeit stattfinden sollten, die aber irgendwie aus der Öffentlichkeit verdrängt wurden, in der Öffentlichkeit nicht mehr diskutiert werden, weil es keinen mehr angeht, keinen mehr interessiert und die jetzt eine exemplarische Arena brauchen, eine Bühne. Nein. Das ist kein Ersatz für irgendeine Art von anderer Öffentlichkeit. Das ist der Fehler immer in diesen Fragen danach, wie ist die Wirksamkeit des Theaters, dass das so einfach gleichgesetzt wird. mit anderen Informations- und Unterhaltungsmedien. Nein, nun hat Heiner Müller selbst gesagt, also das eigentliche Drama spielt sich ja nicht auf der Bühne ab, sondern zwischen Bühne und Publikum. Das heißt also, es ist idealerweise ein Prozess, der sich im erweiterten Publikum, zu dem dann auch die Schauspieler, die es nur exemplarisch vollziehen, teilnehmen. Das heißt, dann wäre doch der Freiraum, die Enklave, der Spielraumcharakter aufgehoben. Dann gehört es doch eigentlich in die Gesellschaft, das Spiel. Man sagt ja oft, dass zum Beispiel südliche Gesellschaften wie die italienische viel von dem, was bei uns auf dem Theater stattfindet, jetzt mal so stereotyp und hemdsärmlich gesagt, in der Öffentlichkeit. Im Alltag. Im Alltag, ne? Das ist auch eine Verwechslung. Diese spezifische Kunstübung, Drama und Theater, die ist was Besonderes für sich sein, das, wie gesagt, durch nichts anderes zu ersetzen. Aber nicht unbedingt lebensnotwendig. Also auf jeden Fall in einer Hinsicht kann man den Brückenschlag da ja sicherlich machen. Es wird ja gesagt sehr häufig, dass, ich habe jetzt Italien als Beispiel genommen, dass in Italien man häufig beobachten kann, dass ein Mensch ein ganz anderer Mensch sei, ob er nur mit Carabinieri spricht, ob er mit dem Liebhaber spricht, mit der Mutter. Das sind nicht verschiedene Rollen, die dieser Mensch spielt, sondern es sind wirklich verschiedene Identitäten, die er gleichzeitig hat und ad hoc, situativ, von Situation zu Situation verschieden mobilisieren kann. Herr Müller, Sie sind Grenzgänger. Lassen Sie mich dann noch ein paar Sätze dazu sagen. Ja. Diese Fragestellungen rühren doch auch von diesen Verwechslungen her, die in den späten 60er Jahren sozusagen en vogue war. Dass man auch diese Vorstellung, dass man sozusagen den Unterschied zwischen Realität und Theater, zwischen Kunst und Leben aufheben müsse, oder so etwas. Das sieht einfach vorbei an den spezifischen Möglichkeiten poetischer Formulierung. Das ist eine andere Sphäre. Das ist gerade das Entgegengesetzte, dass es nicht das Gleiche ist und auch nicht gleich gemacht werden soll. Da liegt die Funktion von Poesie. Wenn man es ganz dunkel, raunend formulieren will, dann will man sagen, es geht, ich habe das auch schon mal gemacht, glaube ich. Dunkelraum formuliert. Es geht im Theater immer um ein Ritual, das mit Lust und Schrecken verbunden ist. Und zwar die Lust an der Verwandlung und der Schrecken der Verwandlung. Und die letzte Verwandlung ist der Tod. Und um den Tod geht es immer im Theater. In der Komödie wird er verdrängt. Aber in jeder Shakespeare-Komödie gibt es einen symbolischen Tod. Und dann wird es wieder aufgehoben. Oder in der Tragödie wird er sublimiert oder was immer. Aber darum geht es. Und diese Lust und dieser Schrecken, den gibt es nur im Theater. Gibt es auch nicht im Kino. Lust an der Verwandlung setzt ja eigentlich das genau voraus, was ich eben so ein bisschen skizziert habe, ein bisschen grob skizziert habe, nämlich diesen Schatz von verschiedenen Identitäten, den man gleichzeitig hat. Nun ist das, ich glaube, gar nicht so weit hergeholt, was ich eben gesagt habe, dass das ein Programm auch der alten bürgerlichen Philosophie gewesen wäre, dass man ja nicht nur eine Identität ständig vollzieht, sondern angesichts neu entstehender Möglichkeiten ständig neue Identitäten, die den Situationen angemessen sind, die sie ausschöpfen können, die ihr Potenzial verwirklichen können, dass man solche alternativen Identitäten entwickelt. Das ist jetzt eine rein oder eher tendenziell eher persönliche Frage an Sie, Herr Müller. Versuchen Sie durch dieses Grenzgängertum, diese Art von Ressource zu mobilisieren, dass Sie auf mindestens zwei Kulturen zurückgreifen können, ohne die Identifikationszwänge einer einzigen. Ist das sozusagen der Verwandlungsprozess an sich selbst exemplarisch erstmal vollzogen und dann wird er manifest in den Texten? Ich glaube, ich verwandle mich überhaupt nicht, wenn ich Bahnhof Friedrichstraße dann durch die Sperre gehe oder zurück. Ich habe da nie eine Verwandlung in mir gespürt dabei. Ja, man hat aber eine andere Einstellung gegenüber etwas, mit dem man nicht gezwungen ist, sich zu identifizieren, weil man eine Alternative hat. Der Autor darf sich ja gar nicht identifizieren. Würde ich auch sagen. Mit der Realität. Ja. Ich bin mit keiner Realität identisch. In einem Sinne. Ich stelle Material zur Verfügung zur Identifizierung für andere, zur Identifikation. Aber eigentlich sollen Sie sich auch nicht damit identifizieren, Rainer. Nee, aber das ist eine Arbeitsphase. Das kann ganz nützlich sein als Arbeitsphase. Ja. Aber was verwandelt sich denn dann auf der Bühne? Ich nehme ja immer mal an, dass da exemplarische, sagen wir mal das so soziologisch, Charakterstrukturen durchgespielt werden, welche unter diesen und jenen Bedingungen entstehen können. Sind sie zwanghaft so entstanden? Gäbe es auch andere Möglichkeiten? Welche Art sind denn die Verwandlungen, die dort vorgestellt werden auf der Bühne? Ja, in jedem Stück andere. Also, gibt es keine. Ich könnte es nicht allgemein formulieren, das hängt vom Material ab. Ich meine, das Urdrama ist nach wie vor die Christusgeschichte, aber die gibt es in allen Religionen. Also das stellvertretende Opfer, das ist ein Theatermodell, glaube ich. Also gerade deswegen hat es noch nie jemand geschafft, auch Strindberg, nicht der das versucht hat, ein Drama über Christusgeschichte zu schreiben, weil das ist das Drama. Also auf eine Formel gebracht, dass es kein Material mehr ist. Man kann das nicht schreiben. Aber das ist das Modell. Und diese Stellvertretung, darum geht es im Theater, glaube ich. Nur ist Verwandlung natürlich immer eine Art Befreiung von etwas. Wir hatten das vorhin angeschnitten, als wir gesagt haben, diese Lust am Zerstören dessen, wenn man etwas befreien will, muss man etwas, wovon man sich befreien will, natürlich zerstören. Sie haben das Wort gebraucht früher von der Kolonialisierung. Das Medea-Stück ist zum großen Teil über dieses Spezialthema. Was heißt Kolonialisierung eigentlich? Für ein westdeutsches Publikum ein einigermaßen ungewohnter Ausdruck, den Sie nur mit spezifisch historischen Dingen in Verbindung bringen. Sie brauchen doch nur um die Ecke zu gehen und Sie sehen Kolonisierung hier, oder Kolonialisierung. Zum Beispiel hier fällt es schon gar nicht mehr auf, aber in Paris fällt es noch auf, wie langsam in Paris die Restaurants verschwinden und durch McDonald's ersetzt werden. Das ist Kolonisierung. Und sicherlich auch in einem etwas subtileren Sinne die Denkgewohnheiten, die Verhaltensmodelle. Ja, natürlich, wenn Sie in so einen McDonald's gehen, da sehen Sie eine fremde Rasse. Also mir geht es jedenfalls so, wenn ich da, ich gehe selten da rein, aber manchmal ist es interessant, man sieht eine ganz fremde Rasse da drin. Das sind ganz andere Menschen. Das ist immer das Beispiel, was genannt wird. Also ich habe die Kolonialisierung eigentlich immer eher unter diesem Aspekt der Besetzung der Fantasie, also mehr so als spirituellen Begriff gesehen. Und darum geht es Ihnen ja wohl. Also wenn man dieses etwas... Hier als McDonald's ist natürlich sozusagen die Besetzung der Fantasie der deutschen Fernsehzuschauer durch das amerikanische Serienprinzip. Ja. Für mich war immer das klassische Beispiel dieser Walt Disney-Film Fantasia, wo den kennt jedes amerikanische Schulkind, der wird in den Schulen, es ist ein Lehrfilm, den Schulen vorgeführt und da sind so klassische Musikstücke, also von Nussknacker-Suite bis Beethoven, die werden also von guten Orchestern mit guten Dirigenten da vorgeführt und bebildert. Mit Figuren, Landschaften, allem Möglichen. Und das ist ein klassisches Beispiel für Besetzung. Diese Kinder, die können diese Musik nie in ihrem Leben mehr hören, ohne diese Bilder zu sehen. Die werden immer die Pastorale mit Bambi in Verbindung bringen. Ja. Apropos Wandel, Herr Müller, vielleicht noch zum Abschluss. Es ist ja etwas, was westdeutsche Zuhörer immer so fasziniert. Glasnost, Perestroika in der DDR. Was ist eigentlich der Grund, warum das so allergisch gesehen wird in der DDR-Führung? Ja, ich habe da ziemliches Verständnis dafür, muss ich sagen, dass man das nicht so einfach übernehmen kann. Es ist eine ganz andere Situation. Es gibt kein Westrussland oder keine westliche Sowjetunion, die durch eine Grenze von der anderen getrennt ist. Es ist eine besondere Situation. Und das ist der ökonomisch unterlegene Teil von Deutschland. Die Mauer ist keine DDR-Erfindung, das ist ein sowjetisches Bauwerk. Auch Gorbatschow braucht die Mauer und das ist nicht so einfach in dieser Situation, ökonomisch. Mit dieser Grenze und ökonomisch, in dieser Situation einfach da, das nachzubauen, was die da versuchen. Und auch in der Sowjetunion ist es nicht so einfach, wie man merkt. Aber da wird das Experiment gemacht. Was hätte die DDR zu verlieren, wenn sie versuchte, diesem Modell, das sie ja explizit auch verkündet. Nach Verlautbarung gibt es ja das in der DDR auch. Ja, die Vorwärtsverteidigung heißt ja, das gibt es bei uns längst schon, deshalb müssen wir es jetzt nicht nochmal machen. Ja, gut, das ist wirklich Vorwärtsverteidigung, das ist klar. Und da muss man nicht drüber reden, dass das auch Ausreden sind. Aber es ist ganz schwer, sich eine Lösung vorzustellen für die Situation der DDR. Da sitzt eine Bevölkerung jeden Abend am Bildschirm und klotzt in die Stube des reichen Bruders Und das hat eine ungeheure Anziehung. Es gibt sehr viel Reiseerleichterung, so, das ist alles klar. Aber die Leute reisen meistens nur 5 oder 8 Tage. In diesen 5 oder 8 Tagen werden sie mit Geschenken überhäuft und mit den allen Attraktionen der Bundesrepublik. Und kommen zurück und träumen davon, das auch zu haben. Aber das geht nicht in der ökonomischen Situation, auch in dieser Weltlage geht das nicht. Dazu kommt, dass zwischen der Sowjetunion und der DDR dieses ganz unsichere Polen existiert. Auch das macht es schwierig, auch für die Sowjets in der DDR auf wirklichen Veränderungen zu bestehen. Das ist alles nicht so einfach. Ich weiß auch keine Lösung. Aber, naja, aber ja, wenn es tatsächlich den Gorbatschow-Leuten gelingt, die Sowjetunion gradweise zu reformieren, ich will jetzt das Reformziel nicht benennen, das Gravitationszentrum des Ostblocks ist die Sowjetunion und das wird nicht anders möglich sein, dass sich die anderen Länder, die anderen... Aber das ist eine Sache von Generationen. Ja. Und das wird nicht in einer Generation so greifbar sein, dass es... dieses Gravitationszentrum steht ja in der DDR auch ein Generationswechsel bevor. Ja. Ja, ja. Sehen Sie da eine Öffnung voraus? Oder ist das der Kader, der schon vorbereitet ist, auf der Linie? Das weiß ich nicht. Da kann ich auch nur spekulieren. Ich hätte eher ein bisschen Bedenken vor der nächsten Generation da. Also das ist eine ganz offene Frage. Die übernächste ist sicher interessanter als die nächste. Das ist seltsam, weil Sie ja mal gesagt haben, mit ein Jahr Resignation, dass sich keiner unter 30 in der DDR für die DDR im Augenblick interessiert. Das wäre doch aber die übernächste Generation, ne? Ja, aber darum geht es eigentlich, die wieder daran zu interessieren. Und das ist schwierig, aber darum geht es.